herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Uncasts Nummer 121 diesmal. Und ja, was soll ich sagen? Nexus, genau. Google hat seine Nexus-Geräte vorgestellt. Darum, ich würde sagen, da wird jetzt die meiste Zeit verloren gehen beim Uncast, ja. Oder was heißt verloren gehen? Wird ausgekostet werden, ja. Und seit langem habe ich wieder einen Beitrag von Markus für euch, auch über die neuen Nexus-Geräte natürlich. Da freue ich mich besonders drauf, auf die Meinung von Markus. Und ich werde danach auch gleich meinen Senf dazugeben. Und deswegen würde ich jetzt sagen, weil wir auch viel, viel noch zu bereden haben da, ja, in diesem Sektor Nexus und natürlich auch noch weitere Sachen. Es gibt ja auch noch so Kleinigkeiten wie Android 4.2, ne? Und deswegen würde ich jetzt sagen, zack, Markus, bitte sehr, von Smartphone-Fan.de. Ja, nach längerer Zeit mal wieder Hallo von mir, vom Markus hier im Uncast. Ja, die letzten Wochen waren ziemlich stürmisch bei mir, sowohl beruflich als auch privat. Jetzt normalisiert es sich zeitlich so ganz allmählich wieder. Und ich habe dann auch hier und da mal wieder Zeit, den einen oder anderen Beitrag natürlich zu produzieren. Diese Woche bietet es sich natürlich ganz besonders an, denn Android-mäßig war ja doch einiges los. Eigentlich hatte ja Google sein Event in New York, das am Montagabend stattfinden sollte, abgesagt am vergangenen Wochenende. Was damit zusammenhing, dass natürlich ja das Unwetter auf den Osten von Nordamerika hereinkam und deswegen natürlich die geplante Keynote in New York nicht stattfinden konnte. Trotzdem hat Google am Montag planmäßig, wenn auch nur per Pressemitteilung oder Blogeintrag, die neuen Geräte, das Nexus 4 und das Nexus 10 vorgestellt und auch die neue Android-Version 4.2. Ja, und diesmal geht's ganz besonders schnell, denn schon am 13. November sollen die neuen Produkte dann auch erhältlich sein, auch in Deutschland. Aber fangen wir mal an, würde ich sagen, der Reihe nach, was bietet uns in Zukunft, ja, die Nexus-Reihe, was bietet uns Android, was kommt mit Android 4.2 auf uns zu, was konkret hat uns Google hier vorgestellt. Eins kann man auf jeden Fall sagen, was man noch nicht sagen kann, wann andere Geräte als die Nexus-Reihe als Update auf Android 4.2 bekommen werden. Also Android 4.2 heißt weiterhin Jelly Bean. Es gibt keinen neuen Codenamen für Android 4.2. Das zeigt, es ist eigentlich nur ein relativ kleines Update, aber so klein ist es dann auch wieder nicht. Es gibt einige neue interessante Features oder auch einige Features, die es bisher nur bei anderen Anbietern gab, bei anderen Herstellern und die jetzt auch ganz offiziell Einzug ins Android-Betriebssystem halten. Also fangen wir mal an. Photosphere ist zum Beispiel eines der neuen Features, das künftig fest zum Android-Betriebssystem gehört und Photosphere ist eine neue Variante zur Anfertigung von Panorama-Fotos. Das soll ähnlich funktionieren wie bei den Street View Autos von Google. Ich kann mir das noch nicht so richtig vorstellen auf dem Handy oder auf dem Tablet, aber ich denke mal, wir werden es natürlich erleben, wenn wir Nexus-Geräte dann irgendwann auch in die Finger bekommen. Viele nutzen an ihren Android-Geräten, ich gehöre auch dazu, die Swipe-Tastatur. Ich muss also auch sagen, ich habe alle möglichen Tastaturen in den letzten Monaten ausprobiert und mit Swipe komme ich dann immer noch am besten klar und ein Swipe-ähnliches Keyboard ist bei Android 4.2 schon ab Werk enthalten. Also da bin ich mal gespannt. Dann braucht man wahrscheinlich gar keine Fremdsoftware mehr installieren, um per Gestensteuerung Texte einzugeben. Ein Segen für Tablet-User ist die Möglichkeit, das Gerät künftig auch im Familienkreis weiterzugeben. Und zwar so, dass jeder seine eigenen Apps installiert hat und jeder seine eigenen E-Mails bekommt und so weiter. Und jeder bekommt immer nur seine Benutzeroberfläche. Will heißen, es gibt künftig die Möglichkeit, mehrere Benutzerkonten auf einem Android-Tablet anzulegen. Und wenn man das Gerät dann shared, wenn man das Gerät mit mehreren Nutzern gemeinsam verwendet, dann meldet sich eben jeder, wenn das Gerät nimmt, mit seinen eigenen Benutzerdaten an und bekommt dann auch seine eigene Benutzeroberfläche. Das muss ich sagen, finde ich eine sehr, sehr sinnvolle Sache. Gibt's ja auch bei den anderen Plattformen bisher so noch nicht und das, denke ich mal, könnte mit Sicherheit auch ein Kaufargument für ein Android-Tablet sein. Weitere Neuheit bei Android 4.2: auf dem Sperrbildschirm können jetzt Widgets hinterlegt werden. Und Wireless Display gibt es jetzt, das ist sowas ähnliches wie Apple TV auf der iOS-Plattform, will heißen, ich kann drahtlos Inhalte vom Tablet bzw. auch vom Handy zum Fernseher streamen. Gibt es dann so eine kleine Blackbox, die auf der einen Seite halt eben drahtlos, ich nehme an per WLAN, mit dem Smartphone oder mit dem Tablet kommuniziert, auf der anderen Seite hängt dann im Prinzip ein HDMI-Ausgang dran, der wird mit dem HDMI-Eingang des Fernsehers verbunden und so funktioniert das Ganze dann. Quick Settings, darüber hat man ja vor einiger Zeit schon spekuliert, kommt also wirklich, das gab es ja bisher als Widget und künftig ist das im Notification Center mit drin, dass man eben auf die wichtigsten Einstellungen praktisch per Knopfdruck Zugriff hat, ohne erst auf die Unterseite mit dem Widget zu gehen, ohne erst zum Beispiel ins Einstellungsmenü zu gehen, dort noch irgendein Untermenü aufzurufen, sondern diese Quick Settings sollen halt eben auf einen Klick erreichbar sein. Zum Beispiel, um WLAN ein- und auszuschalten, um Bluetooth ein- und auszuschalten oder die GPS-Schnittstelle oder eben um den Flugzeugmodus zu aktivieren oder eben auch wieder abzuschalten. Muss ich sagen, finde ich auch eine sehr, sehr sinnvolle Möglichkeit. Außerdem, Google Now soll verbessert worden sein mit Android 4.2. Und auch die Suchfunktion selbst von Google, die soll verbessert worden sein mit der neuen Android-Version 4.2. Wie das genau aussieht, muss man natürlich abwarten, kann ich momentan noch nicht sagen. Daydream nennt sich noch ein neues Feature, das es ebenfalls bei Android 4.2 gibt. Damit kann man sich beispielsweise Fotos, die auf dem Handy oder auf dem Tablet gespeichert sind, immer wechselweise auf dem Sperrbildschirm anzeigen lassen. Eigentlich auch eine nette Idee, die es aber auch bei der Konkurrenz aus Cupertino schon gibt, muss man auch ehrlich sagen. Ja, dann ist die Bombe geplatzt. Man wusste es ja eigentlich vorher schon, das Nexus 4 kommt von LG. Der Nachfolger vom Galaxy Nexus wird also von LG produziert und es gibt immer noch keine Konkurrenz. Es gibt nach wie vor keine weiteren Hersteller von Nexus Smartphones. Das heißt, es gibt nach wie vor nur dieses eine aktuelle Modell. Und ich muss sagen, dieses Modell ist einerseits recht nett, enttäuscht aber auf der anderen Seite schon ein bisschen. Also da wird der Rio wahrscheinlich direkt sagen, ja, der Markus als Fan in dem Fall. Aber ist ja auch so. Also ich vermisse beispielsweise die LTE-Schnittstelle beim Nexus 4. Die gibt's nämlich nicht. Das Nexus 4 kann noch nicht mal Dual-Channel HSPA. HSPA Plus kann's. Das heißt, das mobile Internet ist auf 21 Megabit pro Sekunde beschränkt. Das ist natürlich eine ganze Menge. Das ist, sind wir ganz ehrlich, viel mehr als die meisten von uns zu Hause übers DSL reinbekommen, auch ganz klar. Dennoch ist es schade, dass das neue Nexus, das jetzt aktuell auf den Markt kommt und das für das nächste Jahr dann wahrscheinlich das Google-Referenzgerät sein wird, halt eben nicht die aktuellste Technik an Bord hat. Dafür ist es recht preiswert. In Deutschland zumindest ist die 8 GB-Version über den Google Play Store für 299 Euro zu bekommen. Das ist natürlich eine Ansage, wenn ich bedenke, dass ein Nokia Lumia 920, zugegeben mit 32 GB Speicher, aber offiziell VK sind 649 Euro. Man bekommt es bei dem einen oder anderen Händler für 599, aber viel billiger wird es halt nicht. Und wenn ich an das Apple iPhone denke, das preiswerteste aktuelle Modell liegt immerhin bei 679 Euro. Da muss ich sagen, ist dann die Hälfte oder etwas weniger als die Hälfte sogar beim Nexus 4 schon gar nicht schlecht. Wobei man auch sagen muss, die 299 Euro Version hat nur 8 GB internen Speicher. Wenn ich bedenke, dass da fürs Betriebssystem ja das eine oder andere noch abgeht, dann ist das nicht so richtig wirklich viel. Also man sollte dann schon 50 Euro mehr investieren. Für 349 Euro gibt's die Version mit 16 GB. Ich bin mir allerdings nicht so ganz drüber im Klaren, wie sich das überhaupt verhält. Ist das ein Preis, der möglicherweise von Google in Deutschland subventioniert wird? Denn, oder auch in USA, dort sind die Preise 1:1 in Dollar die gleichen, also 2,99 Dollar für 8 GB, 3,49 für 16 GB. Aber LG hat zum Beispiel für Österreich für die 16 GB Version einen Preis von 549 Euro aufgerufen. Das ist dann schon ein, in Anführungszeichen, normaler Preis für ein aktuelles Spitzenmodell unter den Smartphones. Aber das ist halt dann nicht mehr ganz so toll. Also da muss ich sagen, okay, mit Nexus bekomme ich ein echtes Android, unverfälscht. Aber da würde ich dann wahrscheinlich doch eher zu mittlerweile preiswerteren und meiner Ansicht nach einen Tick besseren Galaxy S3 LTE greifen oder zum HTC One XL, das ich ja sogar auch besitze. Was kann das Nexus 4 ansonsten? Es ist 133,9 x 68,7 x 9,1 mm groß und 139 Gramm schwer. Es hat ein 4,7 Zoll Display und die Auflösung dafür, dass das Ding so preiswert ist, die ist sehr ordentlich. 1280x768 Pixel. Es gibt ein Qualcomm Snapdragon S4 Pro Prozessor und 2 GB Arbeitsspeicher, sollte also eigentlich genügend Dampf unter der Haube haben, um auch für das nächste Jahr oder vielleicht sogar für 2 Jahre natürlich gerüstet zu sein. WLAN hat es natürlich auch der Endstandard ist dabei, GPS ist mit drin, Bluetooth, NFC und man kann das Gerät ähnlich wie damals schon der Palm Pre oder wie jetzt zum Beispiel die neuen Nokia Lumias, kann man es auch drahtlos, kabellos aufladen. Die Hauptkamera auf der Rückseite hat 8 Megapixel und die Videochat-Kamera auf der Frontseite hat 1,3 Megapixel. Ein Hammer ist für mich der Akku, denn der hat 2100 mAh und das soll für bis zu 15 Stunden Gesprächszeit ausreichen. Muss ich sagen, das ist eine Ansage und das ist mal wirklich sehr, sehr ordentlich. Also da kann man wirklich nicht meckern. Denn das ist ja wirklich bei vielen, vielen Smartphones in der Vergangenheit, gerade auch bei Android, eine große Schwäche gewesen, dass der Akku einfach relativ schlecht war. Es gab ja auch schon Gerüchte um ein Nexus 10, um ein 10-Zoll-Tablet und auch das hat sich bewahrheitet. Es wird, wie gemutmaßt wurde, von Samsung produziert und ist genauso wie das Nexus 4 ab 13. November erhältlich. Auch in Deutschland ist es ab 13. November erhältlich. Man kann sich jetzt schon bei Google Play im Online-Store vormerken lassen und dann wird das Gerät halt eben dann bald da sein. Das Nexus 10 gefällt mir insofern, dass es halt eben auch, genau wie das Nexus 4, Android 4.2 an Bord hat und eben auch keine herstellerspezifischen Anpassungen bekommt, sondern eben echtes Android 4.2, keine eigene Benutzeroberfläche, keine zusätzlichen Apps etc. pp. Aber es gibt auch einen Wermutstropfen. Das Nexus 10 gibt es nämlich nur mit WLAN. Es gibt keine Version des Tablets mit zusätzlicher Mobilfunkschnittstelle. Das heißt, unterwegs muss ich dann entweder so einen Mobile Hotspot dabei haben oder ich muss mit meinem Smartphone tethern, um halt eben dann das Gerät mit dem mobilen Internetzugang zu versorgen. Es gibt 2 Versionen. 16 GB kosten 399 Euro und die 32 GB Version ist 100 Euro teurer. Das Gerät ist 263,9 x 177,6 x 8,9 mm groß und wiegt 603 Gramm. Das ist so ungefähr normales Gewicht eigentlich für 10 Zoll Tablets. Der Screen bietet eine Auflösung von 2560 x 1600 Pixel. Es gibt einen Dual-Core-Prozessor und 2 GB Arbeitsspeicher. Auf der Rückseite gibt es eine 5-Megapixel-Kamera, auf der Frontseite eine 1,9-Megapixel-Kamera. Der WLAN-Chip kann natürlich ebenfalls den Endstandard. Bluetooth 4.0 und NFC gibt es. Außerdem Micro-USB, Micro-HDMI und natürlich auch, das ist mittlerweile Standard, eine 3,5 mm Klinkenbuchse für Kopfhörer. Micro-USB finde ich sehr, sehr gut. Ich hoffe, dass der Anschluss auch zum Aufladen genutzt wird, denn das ist bei vielen, vielen Tablets, auch aus dem Android-Bereich, nach wie vor eine Unsitte, dass man einen speziellen Ladeadapter benötigt und eben dann mit seinem standardmäßigen Micro-USB-Ladekabel nicht ganz so viel anfangen kann. Der Akku des Nexus 10 hat eine Kapazität von 9000 mAh. 500 Stunden Standby-Betrieb sollen damit möglich sein, bis zu 90 Stunden Musikwiedergabe, 9 Stunden Video oder 7 Stunden Surfen im Internet. Was ich mir vor allen Dingen wünschen würde, dass es irgendwann noch eine Version gibt, wo man seine Mobilfunk-SIM-Karte reinstecken kann, wo man dann wegen mir nur über GPRS und UMTS surfen, dann schön wäre natürlich auch LTE. Samsung hat ja Erfahrung mit LTE und insofern, ja, das wäre eine Sache, die ich mir wünschen würde. Eine Mobilfunkschnittstelle gibt es jetzt, und zwar ebenfalls in einer neuen Geräteversion ab 13. November beim Nexus 7. Das Tablet gibt es ja schon eine ganze Weile, da hat sich aber auch einiges getan. Für 249 € bekommt man jetzt schon die 32-GB-Version, für 199 € gibt es jetzt die 16-GB-Version und die 8-GB-Variante ist ganz unter den Tisch gefallen. Und wer 299 € übrig hat, der bekommt dafür allerdings auch erst ab 13. November dann die 32-GB-Version mit zusätzlichem Mobilfunkmodem. Der 16-GB-Version mit Mobilfunkmodem gibt's allerdings nicht. Das Schöne ist, für die Käufer des Nexus 7, die die letzten 14 Tage vor der Ankündigung des neuen Geräts ein Nexus 7 mit 16 GB gekauft haben, die werden sich natürlich grün und schwarz ärgern, dass sie 50 € zu viel bezahlt haben. Macht aber nichts, denn Google erstattet die Mehrkosten zurück. Google hat eine Preisgarantie für Geräte aus dem Play Store eingeführt. Diese Preisgarantie gilt automatisch für alle Geräte innerhalb von 15 Tagen. Also praktisch, wenn sich ein Preis innerhalb von 15 Tagen nach dem Kauf reduziert im Play Store, bekommt der Kunde auf entsprechenden, in Anführungszeichen, Antrag dann die Differenz erstattet. Also wer sich da entsprechend anmeldet und sein Gerät im fraglichen Zeitraum gekauft hat, bekommt dann ebenfalls die 50 € Rabatt und hat das Nexus 7 mit 16 GB dann für 199 €. Schade nur für die 8 GB Käufer, denn da höre ich jetzt nichts, dass die auch die Möglichkeit bekommen, dann auf 149 € runterzukommen, was dieses Produkt schlicht und ergreifend nicht mehr gibt. Ich muss natürlich sagen, die neuen Nexus-Geräte an sich, eine feine Sache, finde ich super. Ich finde es vor allen Dingen schön, dass es ein 7-Zoll-Gerät für 299 € mit Mobilfunkmodem gibt. Ich muss nämlich nach wie vor sagen, also für den mobilen Einsatz finde ich nach wie vor 7 Zoll optimal. Ein 10-Zoll-Tablet für zu Hause, okay. Sag ich mir allerdings andererseits wieder, zu Hause habe ich meinen Laptop, da brauche ich eigentlich kein Tablet. Da habe ich, ist mir mein Laptop viel, viel lieber, ist ähnlich portabel. Wenn ich ein MacBook oder MacBook Air oder ein Ultrabook auf der Windows-Seite habe, dann ist das ähnlich klein und leicht, auch wie ein Tablet. Das wiegt dann vielleicht so 200-300 Gramm mehr, viel mehr ist es aber auch nicht. Und ich habe die Möglichkeit, auch mit der Tastatur zu arbeiten. Geht beim Tablet auch, weiß ich, Bluetooth-Tastatur und so weiter, aber ist, finde ich, jetzt unpraktischer. Ja, und viel billiger sind die Spitzenmodelle dann auch wieder nicht. Muss man auch sagen. Aber für unterwegs, so ein 7-Zoll-Tablet, das ist wirklich eine feine Sache. Haben die bekannten Mitbewerber mit dem Fallobst ja auch mitbekommen, dass man vielleicht sowas einführen sollte, eine solche Produktkategorie. Aber das Nexus 7 wird ja allgemein auch sehr gelobt. Wir hatten ja vom Mo vor einigen Wochen auch den Testbericht. Ja, Rio, du merkst es, ich habe natürlich auch aufmerksam mitgehört, auch wenn ich keine Beiträge machen konnte, zeitlich bedingt. Und ja, dass es dieses Gerät jetzt mit Mobilfunkschnittstelle gibt, muss ich sagen, das finde ich sehr, sehr attraktiv, vor allen Dingen weiterhin, wenn auch nur ganz knapp unter 300 €. Das ist doch mal eine Ansage. Ja, wie gesagt, Nexus 4 werde ich mir definitiv nicht kaufen, einfach weil es kein LTE hat, muss ich ehrlich sagen. Also ein Smartphone im Jahr 2012, das ich mir selbst kaufe, das sollte dann schon auch die neuesten Standards unterstützen, finde ich, ganz ehrlich. Und aber ich bin ja auch mit meinem HTC One XL wirklich sehr, sehr zufrieden. Ich meine, über Sense kann man sich sicherlich streiten, aber Holo-Launcher und die Sache ist gegessen, ist gar kein Problem. Und also für mich ist da jetzt in dem Sinn nichts dabei. Höchstens das Nexus 7, da muss ich wirklich sagen, bin ich ernsthaft überlegen, weil so ein 7-Zoll-Gerät für unterwegs, das dann zusätzlich auch noch, wie gesagt, eine GPRS-UMTS-Schnittstelle immerhin hat, das könnte ich mir durchaus vorstellen, dass ich es mir irgendwann zulege. Das wären dann mal die Neuigkeiten von Google, die uns alle am 13. November erwarten. Wie gesagt, Vorregistrierungen kann man unter play.google.com schon vornehmen. Man bekommt dann eine E-Mail zur Information, sobald das gewünschte Gerät dann auch wirklich lieferbar ist. Und ab 13. November, wie gesagt, ist dann Verkauf auch in Deutschland. Damit gebe ich dann zurück zum Rio. Ja, herzlichen Dank, Markus, für die klasse Infos. Aber Mensch, zwischenzeitlich, als ich das jetzt eben gehört habe, da hätte ich fast an die Decke gehen können, ja. Markus. Okay, also jetzt gebe ich mal meinen Senf dazu ab. Also die Daten habt ihr ja schon von Markus gehört, außer beim Nexus 4. Da hat es mich doch ein bisschen gewundert. War ja klar, ne, bei Markus, dass sich da alles auf LTE konzentriert, aber ich sag mal so, LTE ist für normale Benutzer noch kein großes Thema. Ja, es gibt einfach noch zu viele Widrigkeiten im Moment, würde ich mal sagen. Und deswegen kommen ja auch immer noch aktuelle Geräte raus von verschiedenen Herstellern ohne LTE. Und das Ganze hat auch natürlich auch noch Kosten, Hintergründe. Ja. Und da ist der LG eben absoluter Hammer. Ja. Es ist übrigens... diese Preise von Google, die sind unsubventioniert angegeben. LG hat die Preise tatsächlich auch in Eigenregie, also wenn die in Eigenregie die Geräte ausliefern an Händler beispielsweise, gibt es dort andere Preise. Google verkauft die allerdings zu dem Preis. Deswegen meine Empfehlung, generell in Play Store kaufen. Ja, dort sind die Geräte günstiger. Also ich fange jetzt mal an mit den Daten, ja, an sich, damit erstmal das geklärt ist, weil die Begeisterung ist von dem Nexus 4 ziemlich groß. Also gut, LTE kein LTE, so. Stattdessen gibt es eben jede Menge andere Sachen, die eben fantastisch sind, die Daten sind geradezu phänomenal für das Geld. Also ein Snapdragon Pro Prozessor 1,4 GHz Quad Core, ja, eine ordentliche GPU, dann die 8 Megapixel Kamera drin, ja, auch das ist sehr, sehr gut, 1280x87 Pixel Auflösung, IPS Plus LCD Display, auch das etwas, was sich viele gewünscht haben gegenüber dem Super AMOLED vom Galaxy Nexus. Und damit kommt es auch vom Display her durchaus mit dem HTC One X gleich. Ja, die 2 GB RAM sollte man eben dann erwähnen noch als Arbeitsspeicher. Dann, wie schon gesagt, 8 GB und 16 GB Versionen erhältlich davon. Ja. GSM UMTS HSPA Plus wird unterstützt und auch HSPA Plus 42, auch das wird unterstützt, um das mal so zu sagen. Das heißt, die Geschwindigkeit wird für normale Nutzer auf jeden Fall mehr als ausreichend sein. Da gibt meistens der Handyvertrag gar nicht so viel her. Ja. Und das Ganze kommt auch noch natürlich mit NFC integriert und 2100 mAh Lithium-Polymer-Akku, damit das Gerät auch längere Zeit durchhält. Android 4.2 Jelly Bean wird mit ausgeliefert und ein Barometer ist auch mit drin, um Höhenmessungen besser vornehmen zu können. Ambient Light, was immer das auch bedeutet, ja, ist hier als Feature angegeben. Haha. 4,7 Zoll übrigens, habe ich schon erwähnt, ja, Display und Gorilla Glass 2 vorne. Und das ganze Gerät ist auch ein Qualitätssprung mit Plastik Fantastic, ist Schluss damit, denn auch auf der Rückseite ist Glas und deswegen kann man sich darauf gefasst machen, dass das sich wesentlich wertiger anfühlt als die Vorgängermodelle. Auch das Design, da lässt sich natürlich drüber streiten. Mir gefällt es ganz gut. Die Rückseite mit diesem Glitter-Effekt da finde ich schon sehr, sehr schön. Und sondert das Handy dann auch vom Einheitsbrei ab. Schade, dass es nur in Schwarz gibt, aber dennoch ist das durchaus eine gute Sache. Ebenfalls das etwas, was mit 4.2 kommt, dieses Photosphere, was der Markus auch schon gesagt hat, mit drin. Somit ist das Gerät phänomenal gut, perfekt, also allein schon von den Leistungsdaten her super. Und da kann so richtig wieder die Begeisterung kommen. Auch für 599 Euro wäre das, würde das meiner Begeisterung überhaupt keinen Abbruch tun. Hoffentlich hört das jetzt nicht Google. Aber da es jetzt aber 299 kostet, das muss man sich mal vorstellen. 299, habe meinen Ohren nicht getraut, als ich das gehört habe. Aber es ist schwarz auf weiß auch im Google Play Store zu lesen. Und für die 16 GB Version eben die 349 Euro. Da muss ich sagen, Hut ab, und das ist die richtige Richtung. Das ist eine fantastische Sache. Und dieses Nexus hat alle Register in der Hand, um hier auf dem Consumermarkt voll durchzuschlagen. Und genau das ist es auch, was Google will. Das zeigt Google auch damit, dass zum Beispiel Developer-Funktionen versteckt sind in diesem Gerät. Ja. Damit die normalen Konsumenten eben dadurch nicht verwirrt werden. Wie man das, wie man die wieder aktiviert, werde ich nachher noch sagen. Ja. Auch das Fehlen eines Covers, das man einfach abnehmen kann, um die Batterie zu tauschen, bei der Nexus-Reihe ist das das erste Mal. Ja. Oh, das zeugt auch darauf, dass es eben für normalen Konsumenten gedacht ist. Das Image des Developer-Phones, das die alte Nexus-Reihe einfach hatte, ja, um das da ein Entwicklertelefon werden zu lassen, das ist weg, und das Handy, das wird auf dem Massenmarkt positioniert werden mit einer sehr guten Verarbeitung, so jedenfalls die Tests soweit zu lesen, und eben auch von der Einrichtung her auf den Konsumenten zugeschnitten. Ja. Die Benchmarks sind dann ebenso grandios, wie eben die Leistungsdaten das vermuten lassen. Ja, Benchmarks sind immer mit Vorsicht zu genießen, das weiß man ja, das ist ja nichts Neues, aber dennoch können sie zumindest mal so grundsätzlich Sachen aussagen, und da können wir dann mal gucken. Der Snapdragon Quad-Core Prozessor ist ja schon mal auf dem Markt, ja, also da muss die Software nicht unbedingt komplett angepasst werden. Deutlicher Gewinner vor HTC One X, damit ist das schnellste Android-Gerät momentan. Ja, ich würde es gerne noch mal sehen im Vergleich zum Samsung Galaxy S3, dürft aber da ebenfalls vorne liegen, und das heißt auch wiederum, dass hier Google das Ziel eigentlich voll erreicht hat mit dem, was sie vorhatten, hier ein Referenzgerät zu schaffen für die neue Generation mit Android 4.2. Also Grund zum Enthusiasmus auf jeden Fall gegeben. Ihr wisst, ich bin immer skeptisch bei neuen Sachen, die rauskommen bei Google, und komme auch da oftmals zu skeptisch rüber. Aber hier muss ich sagen, hier hat mich die Euphorie gepackt, weil das Gerät einfach das beste Android-Handy ist, das ihr momentan für Geld kaufen könnt. Beziehungsweise, am 14. November für Geld kaufen können. So sieht es aus. Und das Gerät verweist sogar die allermeisten Tablets auf die Plätze von den Leistungsdaten her. Da bleibt eigentlich nichts mehr weiter dazu zu sagen. Ja. Glas hinten habe ich schon gesagt. Damit wird eben ein tolles Design oder zumindest fühlt sich viel besser an, ja, als die anderen Geräte. Und sehr gut. Wie sich die Batterie dann in Zukunft schlägt, also der Akku, das wird sich dann auch noch zeigen im Real Life. Ja, 2100 mAh ist schon ziemlich viel. Aber wir müssen aber schauen, wie viel davon auch konsumiert wird, ja, von diesem LG. Ja. Also was gibt's noch sozusagen? 1080p Videorecording-Funktion ist drin und ja, 390 Stunden Standby, das kann man ja, sagt ja eigentlich gar nichts mehr aus heutzutage. Ja. Ja, also gut, ich bin sehr begeistert von dem Gerät und kann es auch kaum erwarten, bis ich das mal ausprobieren kann. Dann das Nexus 10, das Tablet, auch das hat der Markus schon mal angesprochen, da hat er ja auch schon die technischen Daten gesagt zu den Benutzerkonten, die übrigens nur auf Tablets funktionieren, nicht auf den Telefonen. Da bleibt dazu zu sagen, dass man zwar verschiedene Benutzerdaten an Benutzerkonten erstellen kann, dass aber die Daten beispielsweise, zum Beispiel Bilder, die gespeichert sind, für alle einsehbar sind. Also das ist mehr oder minder dass man quasi das Handy zusammen nutzen kann, aber es ist nicht dafür geeignet, um jetzt zum Beispiel hier seine privaten Daten irgendwie zu schützen. Ja, also da muss man aufpassen. An die Mails oder so, da kommt man nicht dran, aber zum Beispiel eben Daten, die abgelegt werden wie Bilder, die sind dann auch einsehbar von dem anderen User-Account, wenn der weiß, wo die gespeichert sind. Allerdings erscheinen die dann nicht in der, zum Beispiel in der Gallery, ja, von dem Handy, sondern eben die liegen auf einem anderen Verzeichnis dann quasi. Ja. Jetzt haben wir dazu noch was zu sagen. Ja, klar, der Preis. 399? Mensch, das ist ungefähr so vergleichbar wie eben jetzt mit dem Nexus 4. Ja, fantastisch. Zur Auflösung, die hat der Markus einfach so runtergerasselt, ja. 2560x1600 Pixel. Alle haben von Retina-Display, bla bla bla gesprochen. Diese Auflösung ist wesentlich besser. ja, ist tatsächlich so. Also damit ist das Tablet mit der höchsten Auflösung auf dem Markt. Auch hier hat Google offenbar eben nach den Rufen nachgegeben. Ich finde es zwar schon fast ein bisschen unsinnig, so eine hohe Auflösung auf einem 10 Zoll Display. Also das ist mir auch mit diesem Retina-Quatsch da nicht so bekommen. Ja, also was soll der Mist? Ja, so eine hohe Auflösung bei so einem kleinen Display, das ist ja lachhaft. Okay, wenn man es will, bitte sehr. 2560x1600 Bildpunkt Auflösung. Das ist mehr als ein, was weiß ich, ein 60 Zoll TV Full HD Fernseher, ja, wunderbar, klasse, ja, hat man es jetzt in 10 Zoll mehr Auflösung. Gut, wer es will, schaden kann es nicht, na, vielleicht, denn das braucht alles Rechenzeit, das muss ja dargestellt werden, entsprechend braucht natürlich das Gerät auch wieder mehr Leistung, um alleine die Sachen anzuzeigen. Deswegen bin ich schon mal gespannt, ob das Teil auch tatsächlich ruckelfrei ist. Die Hardware an sich, die CPU ist ein Exynos 5250 mit 1,7 Gigahertz Taktfrequenz, 2 GB Speicher auch drin, das ist übrigens ein Dual-Core-Prozessor, 82 GB RAM und 5 Megapixel Kamera, Front-Facing Kamera ist auch drin, 9000 mAh Akku, hat der Markus das schon gesagt, ist schon ziemlich krass, ja. damit wird man schon ja vernünftig was machen können, um es mal vorsichtig zu sagen. Ja, 13. November auch dieses Gerät dann verfügbar und ja, sehr schön. Mir gefällt's auch dieses Tablet. Sinn und Unsinn von 10 Zoll Tablet, auch da kann ich nur sagen, ja, für daheim ist es in Ordnung. Es gibt halt mal jetzt Leute, die eben für daheim auf der Couch zum Surfen gerne ein Tablet haben wollen und nicht mehr einen Laptop benutzen wollen, bitte sehr. Ansonsten unterwegs 10 Zoll, deswegen auch richtig die Entscheidung von Google meiner Meinung nach, kein UMTS oder 3G anzubieten für das Tablet, sondern einfach das per Wi-Fi zu machen, denn ein mobiles Gerät ist ein 10 Zoll Tablet eigentlich nicht. Ja, wer unbedingt Daten abgleichen muss, der kann eben unterwegs mit einem mit dem Handy seinen Hotspot machen, Tethering Hotspot, und dann geht das. Ja. Aber vorwiegend, und das haben ja auch Umfragen eindeutig belegt, vorwiegend werden diese Tablets daheim aus daheim genutzt und verlassen so gut wie nie das Haus. Das ist nun mal die Realität für den normalen Konsumenten, und wie ich eben schon auch bei dem Nexus 4 gesagt habe, die neue Nexus-Reihe ist für den Konsumenten gedacht, für den Massenmarkt. Das ist Google eben den Zahlen auch jetzt schuldig. Das werde ich auch später noch was dazu sagen. Android ist nicht mehr das Freak-System oder das Developer-System, wo man sagt, ja, hier, ne, die Computerfans und so, sondern es ist das Standardsystem für Nutzer. Android 4.2, da könnte ich jetzt auch noch jede Menge dazu sagen. Der Markus hat aber schon ein bisschen was vorgegriffen da. Daydream gefällt mir sehr, sehr gut. Da hat der Markus auch gesagt, ja, wegen der Konkurrenz aus Cupertino, die das schon vorhaben. Ja, und vor der Konkurrenz von Cupertino hat das schon mein Linux-Bildschirmschoner gehabt, schon vor 10 Jahren oder was weiß ich, ja. Und da ist also nichts mehr, da muss man eigentlich Cupertino schon gar nicht mehr erwähnen. Ja. Trotzdem gut, dass es jetzt Android hier anbietet als Funktion. Ich kann mir das ganz nützlich vorstellen, denn wenn man das da zum Beispiel an einem Ladegerät hat und dann einfach hinstellt, dann kann man das richtig genial als, sagen wir mal, als Bilderrahmen, tatsächlich als Bilderrahmen benutzen, als interaktiver Bilderrahmen in dem Moment, wo man es nicht nutzt, oder was eben auch sonst noch da möglich ist. Beispielsweise Nachrichten werden dann automatisch angezeigt von Google Currents, ja. Auch das ist möglich, so dass man dann, wenn das Gerät eben inaktiv ist, dass es dann eben noch als Anzeigetafel für News oder Fotos eben funktioniert. Warum nicht? Gute Idee, wird sicherlich nicht jeder nutzen, aber vielleicht ein paar. Ja, dann gibt es eben noch mehr hier mit dieser Sharing-Funktion. Auch da muss ich noch was dazu sagen. Das ist ein Wireless-Adapter für HDMI-Geräte. Ja, und ich würde es jetzt nicht unbedingt mit dem Apple-System da vergleichen. Das ist schon ein bisschen was anderes. Wir wissen auch noch nicht genau, was für ein Format da genutzt wird. Ist es DLNA oder ist es was Eigenes, was anderes? Da werden wir mal schauen, wenn das auf dem Markt ist und sich die Fans damit beschäftigen, was für ein Format es dann tatsächlich ist. Auf jeden Fall, die Idee ist gut. Man kann auf dem Handy was anschauen quasi und das weiterleiten an das TV-Gerät und es dort in groß sehen. Auch das nicht schlechte Idee, finde ich. Was gibt's sonst noch hier? Das Google Now wurde übrigens auch für Android 4.1 Versionen nochmal verbessert. Ja. Und hier auch diese Sphere-Kamera gibt's vermutlich auch, genau kann ich es noch nicht sagen, aber vermutlich auch für andere Geräte mit 4.2, nicht nur für das LG Nexus 4, schauen wir mal. Das Smarter Keyboard mit der Swipe-Funktion, auch das möchte ich erstmal gerne in Funktion sehen, bevor ich da weiter was sagen kann. Eine gute Nachricht habe ich gelesen, allerdings ist die noch nicht offiziell bestätigt, ja. Und zwar, dass Android 4.2 Software Upgrades auch für Nexus S, Galaxy Nexus und das Nexus 7 Tablet kommen soll demnächst, ja, wird das über OTA kommen. Technisch gesehen gibt es da auch kein Zweifel dran, dass Android 4.2 auf dem Nexus S, Galaxy Nexus und Nexus 7 Tablet ankommen kann, und ich denke, dass das auch passieren wird. Es wird noch einige weitere Verbesserungen geben, beispielsweise eine neue Gmail-App wieder, 4.2, die neue Google Desk Clock, ja, eine neue Kamera-App, die integriert ist und so weiter und so weiter. Also man wird da auf jeden Fall noch etliches davon hören in der nächsten Zeit. Und ja, ich werde auch nochmal in einer der nächsten Folgen einen Rerun machen von den Funktionen von Android 4.2. Vielleicht kommt es ja zeitnah mal bei mir an. Ja, ich habe vorhin schon gesagt, dass der Nexus 4 Akku, der ist eigentlich nicht herausnehmbar, aber er lässt sich dennoch relativ leicht tauschen, falls das erforderlich ist. Also man hat es nicht so konstruiert, dass man das Gerät überhaupt gar nicht mehr öffnen kann. Nur geht's halt einfach nicht mehr so, also es ist nicht mehr vorgesehen dafür, dass es ein normaler Konsument aufmacht. Ja. Aber es funktioniert trotzdem. Ist nicht, wie gesagt, ist nicht ganz so schwierig. Ich habe mal eine Anleitung verlinkt und im Prinzip muss man da dann unter die Seite reingehen an einem bestimmten Punkt, ja, und kann das da aufhebeln und dann kann man die Rückschale abnehmen. Ist nicht dafür gedacht, für jetzt dauernd den Akku raus und reinzunehmen, wird also wohl darauf hinauslaufen, dass man nicht mehr so einfach jetzt so einen Ersatzakku mitnehmen kann. Das ist natürlich schade, aber wie gesagt, wenn man das dann eben auf die Masse sieht, hat es eh kaum jemand gemacht und deswegen hat man sich offenbar dazu entschlossen, das so zu tun, damit es eben nicht knarzt, ja, damit eben, wenn man das Gerät anfasst, damit es eben fester wirkt, ja, und ja, okay, da gibt es sicherlich auch verschiedene Ansichten darüber. Ja, dann auch noch, was ich vorhin gesagt habe, die Entwicklerfunktionen sind deaktiviert. Die findet man also nicht mehr. Die sind nicht mehr in den Settings vorhanden. Aber man kann sie durch einen Trick wieder zurückkriegen. Und zwar geht man in das Settings-Menü, scrollt ganz da unten auf About Phone und tut da drauf drücken. Dann wieder zum Ende und dort steht dann die Build Number. Und dort drückt man 7-mal drauf. Ja, zwischenzeitlich kommt ein Dialog, der dann sagt, dass man, wie weit man noch weg ist davon, eben ja, witzig, ja, dass man eben nur noch zum Beispiel 4 Tastendrücke weg ist von davon ein Entwickler zu sein, ja. Ja. Okay, aber wenn man es dann eben 7-mal gemacht hat, dann hat man die Entwicklereinstellungen wieder im Menü. Auch das finde ich eigentlich ganz gut. Die Entwickler haben damit absolut kein Problem, ja, das zu machen. Das ist ja absolut kein Thema für einen Entwickler, ja, für Programmierer, warum? Und die anderen die normalen Konsumenten wurden eben da tatsächlich auch irritiert durch diese USB-Debugging-Settings und Developer-Einstellungen und so weiter. Ihr glaubt gar nicht, was das für normale Nutzer manchmal für ein Grund ist, total verwirrt zu sein. Ja, die gehen durch die Menüs und was ist denn das? Was ist denn das? Oh nee, was ist das? Ja, oh, da muss man aufpassen und ja. Da kriegen manche Leute richtig Angst, wenn die da lesen, Entwicklerfunktion, um Himmels Willen. Ja. Deswegen, warum nicht? Ja, für die Entwickler ist es nicht schlimm, die kriegen das gleich wieder, diese Funktion, und die anderen werden dadurch nicht verwirrt. Ja. Gut, also, damit lasse ich es mal gut sein für die 4.2 und Nexus-Meldungen. Ein bisschen was hat es ja auch noch gegeben. Beispielsweise die Meldung, dass das Samsung Galaxy Note 2 bereits 3 Millionen Mal verkauft wurde. Das ist ja relativ gut für diese kurze Zeit. Ja. Und das zeigt auch wieder, dass Samsung immer noch hier auf der Linie ist, auf dem Ziel. Und ich meine, guck mal an, ne? 3 Millionen Mal. Und dabei hat man gedacht, das Samsung Galaxy Note würde gar nicht mal so einschlagen. Aber ich sag euch, der Stylus ist zurück. Ja. Ja, es ist ja auch schon, es ist was anderes als die alten Stylus-Teile früher. Ja. Und ich habe da gerade vor kurzem auch mit dem Stylus rumgetüftelt, auch in den Samsung Galaxy Note 10.1. Und da kann ich nur dazu sagen, sehr gut. Man hat hier wirklich wertvolle Zusatzfunktionen, die man durch den Stylus bekommt, eben durch die punktpixelgenaue Zeichnung auf dem Display. Das ist schon ziemlich gut und kommt offenbar bei den Konsumenten besser an, als man gedacht hat. Ja, schon wären die 3 Millionen in so kurzer Zeit nicht verkauft worden. Auch noch für das Samsung Galaxy Note 2 ein Smart Dock, das aus diesem Note 2 ein Desktop-Computer macht. Ist in der Tat wahr. Ich finde es geradezu genial, dass Samsung sich das traut, das so zu machen. Ja, aber mit diesem kleinen Dock, das sind zwei USB-Anschlüsse dran, ein Speaker-Lineout und ein HDMI-Anschluss und auch ein Anschluss natürlich, um das Ganze mit Strom zu versorgen. Kostet um die $100 und dann hat man quasi die Möglichkeit, Tastatur und Maus anzuschließen über die USB-Schnittstellen oder auch andere Peripheriegeräte und über den HDMI-Ausgang dann eben einen TV oder einen Monitor und schon kann man das Teil benutzen. Warum nicht? Die Rechenpower ist eigentlich schon ziemlich gut. Warum sollte man das nicht nutzen können, ja, für andere Sachen? Wenn da, ich weiß nicht, vielleicht mit dem Chrome-Browser, mit dem installierten Chrome-Browser, kann ich mir vorstellen, dass man dann schon richtig gut surfen kann im Netz. Und ja, warum nicht? Da gibt es dann bestimmt auch noch von verschiedenen Entwicklern Software, die eben mit dem Desktop-Dock dann noch schöne Sachen anstellen können. Ich finde es gut, warum nicht? Man soll doch die Geräte komplett ausnutzen, so wie man sie gerne hätte. Ja? Und wie gesagt, die Rechenpower ist da, schönes Bild am Monitor und ja, wunderbar. Ja? Wenn man bedenkt, dass die Rechenpower größer ist als das die vom mittelalten Netbook. Ja? Ja, ich habe es vorhin auch schon mal gesagt, warum hier so den Massenmarkt heute erwähnt habe, wobei ich normalerweise gar nicht so schlimm massenmarktbezogen bin. Ja, die neuesten Zahlen zeigen das, dass Android nicht nur in den Massenmarkt komplett eingewoben ist, sondern dass sie den Massenmarkt sogar anführen. Und zwar hat Android einen Marktanteil im dritten Quartal 2012 weltweit von, haltet euch fest, 75%. Glatte 75%. Das ist unvorstellbar. Ich krieg langsam Angst. Ich finde es schon fast wieder zu viel. Ja, das meine ich ganz im Ernst. Ich finde es fast wieder zu viel Marktanteil, ja, in diesem Quartal, weil das ist ja schon fast zerstörend, vernichtend für die Konkurrenz. Und das ist auf Dauer nicht gut, finde ich. Ja. Eine starke Konkurrenz ist immer gut, so entstehen mehr Innovationen. Noch gibt es keinen Grund zur Sorge. Ja. Das sieht man jetzt wieder an dem Nexus 4. Da, das strotzt nur so vor Innovation, genau wie das Galaxy, das Nexus 10 Tablet. Ja. Wunderbar. Aber trotzdem, ja, das ist schon gefährlich, ja, finde ich. Ich habe was gegen so massive, so eine massive marktbeherrschende Stellung. Ja. iOS als Zweiter, das muss man mal vorstellen, als Zweiter mit 14,9%, ja, 75%, 14,9%, ja. Es ist unglaublich. Und dann kommen die anderen. BlackBerry mit 4,3, Symbian mit 2,3 und Windows Mobile mit 2,0. Linux taucht jetzt hier auch auf als für mobile Geräte und das liegt bei 1,5%. Das ist ein bisschen seltsam, weil im Prinzip könnte man Android auch als Linux zählen und umgekehrt. Ja, also, gut. Naja. Aber auf jeden Fall, das ist einfach phänomenal. Ja, da kriegt man wirklich Angst, ob dieser Vorherrschaft von Android momentan, ja, da kann man schon immer vom kleinen grünen Roboter sprechen. Aber ihr seht, auf jeden Fall ist Android richtig voll im Massenmarkt angekommen und dem muss natürlich Google auch Rechnung tragen. Und ich hätte es auch ehrlich gesagt schade gefunden, wenn Google nicht einen Teil des Kuchens auch für sich direkt abhaben will und dann eben consumertaugliche Geräte reinbringt, die nicht nur gut sind für Consumer, sondern auch auf die Consumer zugeschnitten. Ja, die Entwicklergeräte, die Entwicklerreihe Nexus war gestern. Jetzt ist es die Android-Reihe, die Nutzerreihe eben Nexus. Ja, das ist eigentlich nur positiv, ich finde. Google Now hat übrigens jetzt auch noch ein paar Verbesserungen erfahren. Ja, da ist einiges aufgetaucht. Es gibt jetzt etliche Karten mehr. Ich möchte jetzt gar nicht alles in allem sagen. Es sind Dutzende von neuen Karten hinzugekommen. Schaut euch mal an auf eurem Android bei Jelly Bean. Da könnt ihr schon mal in die Einstellung gehen, indem ihr einfach auf das Suchsymbol drückt und dann Menü auswählt, also auf den Menü-Button drückt und dann auf Settings geht. Und da könnt ihr dann mal sehen, was da alles hinzugekommen ist. Viele Cards auch jetzt die Mails abfragen können. Zum Beispiel kann festgestellt werden, wenn ihr eine Lieferung, beispielsweise ihr bestellt etwas bei Amazon und ihr bekommt eine Nachricht per Mail, die eine Bestellbestätigung beinhaltet, dann wird diese angezeigt auf Google Now. Ja, und ihr könnt somit dann auch, ja, wenn man so will, eine Paketverfolgung machen im Google Now. Und also die Mails werden jetzt auch von Google Now analysiert quasi und dann eben entsprechend könnt ihr Funktionen ein- oder abschalten, was dann dafür damit gemacht wird. Ja. Aufgetaucht ist auch leider noch nicht bei mir, ja, so eine Travel Card, ja, wo man gesagt bekommt, zum Beispiel, wie weit man gelaufen ist und wie weit man mit dem Rad gefahren ist und mit dem Auto und so in einer gewissen Zeit. Und ich bin gespannt auf diese Karte. Etliche Nutzer haben die schon bekommen und sind dabei erschrocken, weil die ja gedacht haben, oh, Google weiß jetzt, was ich mache, das hat Google schon immer gewusst, nur jetzt wird's aber eben auch an die Nutzer weitergegeben. Das heißt, der Nutzer hat auch mal was davon. Gar nicht schlecht. So ein Pedometer war gestern, heutzutage ist es Google Now. Ja. Die Genauigkeit lässt noch zu wünschen übrig, also auch für die Daten, sag ich mal, Skeptiker. Also so richtig aussagekräftig sind diese Daten nicht, weil, ja, es ist mehr eine Spielerei. Ja. Und so genau sollte man das auch nicht nehmen. Aber man hat so ungefähr einen Überblick, ob man mal wieder seinen Hintern von der Couch bewegen muss und ein bisschen draus rumlaufen soll, ja, oder nicht. Okay. Hoffe ich, habe mich da jetzt nicht mehr verärgert. letzter Zeit haben Kickstarter-Projekte Hochkonjunktur. Und auch sehr viele äußerst interessante Projekte. Beispielsweise eine Glühbirne, die komplett über das Android-Gerät gesteuert werden kann. Das ist erstmal nicht so banal, wie ihr jetzt im ersten Moment vielleicht denkt. Man kann nicht nur die Helligkeit und die Farbe verändern, jawohl, ihr habt richtig gehört, die Farbe, so ein schönes Ambient Light kann man da machen, sondern man kann zum Beispiel auch Funktionen machen, wie beim Sonnenuntergang geht es an, ja, beim Sonnenaufgang aus, also quasi automatisch an- ausschalten, ne? Oder auch eine Sleep-Funktion kann man machen, so wenn man zum Beispiel Schwierigkeiten hat, im Dunkeln einzuschlafen, ja, Sleep-Funktion, dann wird die Intensität, die Leuchtstärke also schrittweise gesenkt, bis sie ausgeht, und auch morgens kann das gemacht werden, schrittweise wieder angehen, ja, und so weiter und so weiter. Also die Glühbirne erwacht zum Leben, ja, und wird integriert. Und beispielsweise, und das ist einer von den vernünftigsten Anwendungen, zum Beispiel, man kommt heim und das Licht geht automatisch an, wenn man die Tür reingeht. Das ist doch mal was. Und wenn man rausgeht, dann braucht man nicht dran zu denken, das Licht auszuschalten. Sobald man sich entfernt mit dem Handy, geht die Glühbirne aus. nie mehr vergessen, daheim das Licht auszuschalten. So sieht's aus. Was die Glühbirne entsprechend kosten wird, das wird sich zeigen. Das ist natürlich eine LED-Glühbirne mit sehr guter Leistung und auch eben verschiedenen Farben, die man einstellen kann. Wird wahrscheinlich nicht ganz so billig werden. Das Kickstarter-Projekt ist voll finanziert bereits. Wer 69 Euro gibt, der kann auch schon mit auf jeden Fall mit einer Smart Bulb rechnen, so nennen die sich LIFX Smart Bulb. Ja. Und der kriegt auch dann eine und ich weiß nicht, wie der Preis dann sein wird. Also, die wollten 100.000 Dollar haben für das Projekt. Jetzt haben sie 1,3 Millionen Dollar für das Projekt und es sind noch 9 Tage Zeit, bis das eben hier ja, bis ihr das eben kaufen könnt oder bis es produziert wird oder was auch immer. Ja, das ist immer so fraglich bei den Kickstarter-Projekten, aber das hört sich sehr, sehr gut an. Ich hätte gern so eine Glühbirne. Dann Amazon kurz hat noch eine Cloud Drive App herausgebracht für Fotos. Sieht sehr schön aus, wie ich finde. Ein bisschen spät, aber naja, gut, besser spät als nie. Das Cloud Drive ist ja auch in Deutschland gestartet und 5 GB hat man da zur Verfügung, kostenlos. Bisschen mau für Bilder jetzt auf Dauer gesehen, aber oben ist okay. Warum nicht, ne? Ja, dann gleich weiter. Sketch hat auch ein neues Update bekommen und jetzt eine bessere Integration mit Evernote. Sketch und Evernote kommen ja aus der von der gleichen Firma. Sketch, ja, wie sollte man das einordnen? Sowas wie Instagram vielleicht? Na, ich weiß nicht so ganz. Ja, ungefähr. Auf jeden Fall kann man das jetzt besser mit Evernote integrieren und sicherlich auch für die Fans bemerkenswert, dass man jetzt also auch aus dem Bild etwas mit so einem Mosaik rausretuschieren kann. Also das, was man gerade hier in Deutschland dann doch besonders oft machen muss, ja, dafür keine Kennzeichen zeigen, ja, Gesichter von Leuten eigentlich auch nur, wenn man 5 Unterschriften hat, der ganze Blödsinn. Und deswegen ist die Funktion ganz gut, dann kann man seine Bilder endlich komplett verpixeln, bevor man sie dann uploadet. Und geht dann eben Ärger aus dem Weg damit. Ob dann die Bilder auch wirklich angeguckt werden, wenn das aussieht wie ein Pixelbrei, ist natürlich was anderes. ja, und dann noch eigentlich die Meldung der Woche, wenn nicht die Nexus-Reihe hier jetzt die ganze Show gestohlen hätte. Ihr werdet es kaum glauben. 13. November könnt ihr euch dick anstreichen im Kalender. Nicht nur, weil dort nämlich die Nexus-Geräte rauskommen, sondern weil auch am 13. November Google Music offiziell in Deutschland startet und so als Toffee, ja, weil das so lange gedauert hat hier in Europa, bringt Google eine Funktion zuerst in Europa, noch bevor sie in der USA aktiv wird. Und das ist ein Dienst, wie soll ich denn das sagen? Ich will ja keine Konkurrenzprodukte nennen. Aber es wird die Musiksammlung, die man versucht hochzuladen, gescannt. Und wenn eine Musik im Google Play Katalog vorhanden ist, ein Titel, dann wird er nicht hochgeladen, sondern direkt von Google quasi gespielt. So kann es sein, dass wenn man zum Beispiel eine Mainstream-Music-Sammlung hat, dass man so gut wie gar nichts mehr hochladen muss, auch wenn man eine 20 GB Musiksammlung hat. Ja. Andererseits natürlich, wenn man keine Mainstream-Music hört oder sowas wie J-Pop oder Trance, ja, da wird es einem überhaupt nichts bringen, weil die Lieder dann eh nicht zu kaufen sind. Ja. Also Trance schon, aber ich meine halt so. Ja, ein bisschen Club Sounds, ne, White Labels und so, keine Chance, die gibt's definitiv nicht in Google Play. Und dann nützt es wahrscheinlich nicht viel, aber immerhin so, wenn man eine gemischte Musiksammlung hat, bringt es schon ziemlich viel. Das tut natürlich sehr stark die Zeit verkürzen, die gebraucht wird, um eben die Musiksammlung bei Google hochzuladen. Music Match, ich sag's trotzdem, heißt es ja bei der Konkurrenz, und das wird jetzt als erstes bei Google Music in Europa in Funktion gehen, und erst später kommt dann die USA dazu. Aha, das sollte doch wieder Europa beschwichtigen. Na, ich weiß nicht so, es hat immerhin so lange gedauert. Ob das ausreicht dafür? Ja, es sollen noch ein paar Gutscheine rüberwachsen lassen, ne? Ja, da haben wir schon ziemlich weit fortgeschritten. Sind wir schon eine Stunde, haben wir jetzt schon darüber gequatscht, über die ganzen Zahlen. Und deswegen auch zur der Community-Sachen. Da gab es nur ein paar Reaktionen zur Folge 120. Ich habe sie verlinkt, lest euch mal durch. Ich tue es mal diese Woche nicht sagen, weil wir eben so knapp sind bei der Zeit. Denn ich habe auch noch die App der Woche. Und diese App der Woche, Clouds and Sheep. Clouds and Sheep. Und das hat nichts mit Nutzer von anderen Systemen zu tun, um Himmels Willen, nein, sondern ein ganz süßes, goldiges Schafspiel. Ja, ich finde es absolut genial. Ich habe das schon einige Wochen auf meinem Tablet drauf und finde es, das tut mich also richtig begeistern. Die Vollversion kostet 2,96, gibt's aber auch als kostenlose Version. Mit Werbung da natürlich. Ja, Clouds and Sheep, was muss man machen? Man hat eine Schafherde und, naja, hüten wäre hier fast schon zu, also wäre fast schon untertrieben. Die Schafe, die halten einem teilweise ganz schön auf Trab. Am Anfang sieht es alles sehr einfach aus, wenn man nur ein paar Schafe hat. Aber dann wird's halt doch sehr schnell stressig. Also Herausforderungen gibt's da schon. Die Screenshots, die man macht, sind allerliebst. Kann man dann auch sharen. Hat eine Reihe von Funktionen oder Items, die man benutzen muss. Ja, das sei es jetzt von Spritzen, die kranke Schafe wieder heilen, oder von Lagerfeuern, die man platzieren muss, damit die Schafe nicht erfrieren. Und. Natürlich darf man sie auch nicht vergessen zu füttern. Dafür muss man Gras anpflanzen und Wolken zusammenschieben, damit es eine Regenwolke gibt. Dann kann man eben hier Regen runterprasseln lassen und schon wächst das Gras. Und wenn die Schafherde da mal zu groß wird, dann kann man auch ein paar Blitze reinjagen und dann wird die Population doch schon wieder etwas geschmälert. Also es ist total verrückt irgendwie, das Spiel, finde ich. Kommt übrigens auch von denselben Leuten, die ganzen Glory gemacht haben. Ja. Ja, also ich meine, es ist wirklich allerliebst, schöne Grafik, süß, und trotzdem haltet es einem ziemlich auf Trab. Und ja, ich meine, die Halloween-Levels, die jetzt waren, die kann man noch spielen, also das sagt schon alles, das ist der absolute Hammer. Habt ihr schon mal ein Schaf auf dem Besen mit Hexenhut reiten sehen? Yay, guckt's euch an. Und Fußball spielen könnt ihr die auch lassen. Ah, das ist alles super toll. Ja, wunderbar. Nein, also ich finde es wirklich toll. Hab auch schon etliche Stunden damit verbracht. Und deswegen für mich App der Woche absolut gerechtfertigt. Damit kommen wir ans Ende. Oder wir sind am Ende der Sendung. Und wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen, Informationen habt oder gar eigene Artikel und Meinungen, die ihr kundtun wollt, könnt ihr das gerne tun. Google Plus, Andcast, oben der Suche eingeben und schon findet ihr die Seite bei Google Plus. Außerdem könnt ihr mir auch eine Mail schreiben, auch mit Audiofile dran. rio@thenetcast.com. Und die Links und Informationen findet ihr auf uncast.thenetcasts.com. Und immer an die Mehrzahl denken, thenetcasts.com. Damit sage ich, bleibt gesund, halte die kleinen grünen Antennen steif und bis nächste Woche. Tschüss! drawings, rules, and worlds.